führt in Freiheit, was gefangen war. Christus ist der Erste der befreiten Schar. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Wir sind auf der Mann! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Wir sind auf der Mann! Alle Schranken überwindet Jesus Christ, Haupt der Kirche, die noch hier im Kampfe ist. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Wir sind auch dabei! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Wir sind auch dabei! Er schafft endlich Durchlass in des Vaters Licht, Glieder seines Leibes, er verließ euch nicht. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Wir sind auch dabei! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Wir sind auch dabei! Darum, wenn ihr bangt und leidet in der Zeit, sicher ist, dass Christi Sieg auf euch befreit. Halleluja! Halleluja!